Großvater überlebte kein Jahr und keine 6 Monate, nicht einmal 4. Sein Zustand verschlechterte sich zusehends. Im Frühling war er bettlägerig und trug Erwachsenenwindeln unter seinem Nachthemd. Die Windeln zu wechseln war natürlich Sharons Aufgabe. Richard sagte, er könne den Gestank nicht ertragen. Als Willie seiner Mutter anbot, ihr dabei zu helfen, wenn sie ihm zeigte, wie man das machte, sah sie ihn an, als hätte er den Verstand verloren. Sie trug ihre Maske, wenn sie zu Großvater ins Zimmer ging, um die Windeln zu wechseln oder ihm seine kleinen Mahlzeiten zu bringen, die jetzt im Mixer püriert wurden. Der Grund war nicht das Virus, weil er das nämlich nicht hatte, sondern schlicht der Geruch, den sie ebenfalls als Gestank bezeichnete. Willie mochte den Gestank irgendwie. Er liebte ihn nicht gerade, das wäre übertrieben, aber er mochte ihn. Die Mischung aus Pipi, Einreibemittel und dahinsiechendem Opa war so interessant, wie tote Vögel zu beobachten oder zuzusehen, wie ein toter Maulwurf langsam seine letzte Reise zum Gully antrat. Es war wie eine Beerdigung in Zeitlupe. Von den beiden Korbsesseln, die in Opas Zimmer standen, wurde jetzt nur noch einer benutzt. Willie zog ihn ans Bett, wenn er sich mit Opa unterhielt. »Wie nah bist du jetzt dran?« fragte er eines Tages. »Ziemlich nah«, sagte Opa und wischte sich mit zitterndem Zeigefinger über die Haut unter der Nase. Der Finger war jetzt gelb. Überhaupt war seine ganze Haut gelb, weil er nicht mehr nur an Krebs litt, sondern auch an etwas, was als Gelbsucht bezeichnet wurde. Das Rauchen hatte er aufgeben müssen. »Tut es weh?« »Bloß wenn ich huste«, sagte Opa. Seine Stimme war so tief und rau geworden wie ein Hundeknurren. »Die Pillen wirken ziemlich gut, aber wenn ich huste, fühlt es sich an, als würde es mich zerreißen.« »Und wenn du hustest, kannst du deine Scheiße schmecken«, sagte Willie sachlich. »Richtig.« »Bist du traurig?« »Ah, was? Alles startklar.« Sharon und Roxy waren draußen im Garten, aber weil sie sich bückten, konnte Willie nur ihre in die Luft gereckten Hintern sehen, was ihn nicht störte. »Wenn's ans Sterben geht, merkst du das dann?« »Wenn ich dann wach bin, schon.« »Woran willst du als letztes denken?« »Weiß nicht genau. Vielleicht an den Jungen mit der Fahne in Gettysburg.« Willie war ein bisschen enttäuscht, dass der letzte Gedanke nicht ihm gelten würde, aber nicht sehr. »Darf ich zuschauen?« »Wenn du gerade da bist«, sagte Opa. »Ich will es nämlich sehen.« Opa schwieg. »Meinst du, dass du dann ein weißes Licht siehst?« Während Opa über die Frage nachdachte, massierte er sich die Oberlippe. »Wahrscheinlich. Das ist eine chemische Reaktion, wenn das Gehirn abschaltet. Leute, die meinen, es wäre eine Tür, die sich zu einem herrlichen Leben nach dem Tod öffnet, machen sich bloß was vor.« »Aber es gibt doch ein Leben nach dem Tod, oder etwa nicht, Opa?« James Jonas Fiedler fuhr sich wieder mit dem langen gelben Finger über die spärliche Haut unterhalb der Nase. Dann entblößte er die wenigen verbliebenen Zähne zu einem Lächeln. »Ah, du würdest dich wundern.« »Erzähl mir, wie du Kleopatras nackten Busen gesehen hast.« »Nein, ich bin zu müde dazu.«